egzotik yeraltı. Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock and roll'un ters köşeleri. Dear. Erde versinkt und wir zwei sind allein in dem siebenten Himmel der Liebe. Thank you. me. Abends aber dann im hellen Mondschein komm ich selbst zu dir und will belohnt sein. Regentropfen, die an dein Fenster klopfen, das merke ich, die sind ein Gruß von mir. Weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Ich brauch kein Schloss, um zu wohnen, kein Auto, Funken und Schick. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Doch eine ganze Kleinigkeit, die brauch ich noch dazu. Und diese große Kleinigkeit bist du, nur du, nur du. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche nur deine Liebe und Musik, Musik, Musik. Thank you. weiter Ferne, wann kommst du zu mir? Ich sah so manchen Hafen und doch blieb ich stets allein. Oh, ich dachte, nachts vor dem Schlafen, wie schön wär's jetzt bei dir zu sein. Heute hier, morgen dort, groß ist die Welt. Schnell ein Kuss, dann ist Schluss, weil mich nichts mehr hält. Bleib ich auch lange fern von der Heimat, bin ich doch nicht für dich auf der Welt. Abends in der Taverne seh ich mich nach dir, Mädel, in weiter Ferne, wann kommst du zu mir? Ich sah so manchen Hafen und doch blieb ich stets allein. Oh, ich dachte, nachts vor dem Schlafen, wie schön wär's jetzt bei dir zu sein. Heimlich träumt man, dass die Liebe wie ein Märchen schön und ewig ist. Lass die Träume sich erfüllen, wenn du morgen wieder bei mir. Frieren, weil er das hat, was alle Frauen begehren. Er macht die

mit dir allein kann es glücklich sein. All meine Träume, die süßen, leg ich in den Gruß mit hinein. Lasse nicht die Tage verfließen, bald ist der Frühling dahin. Liebling, mein Herz lässt dich grüßen und dir sagen, wie noch sagen wir sie und küssten uns nie. Doch im Traume sag ich schon du und flüstere leis dir zu. Liebling, mein Herz lässt dich grüßen. Meine Träume, die süßen, lieg ich in den Gruß mit hinein. Lass nicht die Tage verfließen, bald ist der Frühling dahin. Liebling, mein Herz, ich grüße und dir sagen, wie gut ich dir bin. Thank you.

Aufpassen! Einsteigen bitte, meine Herrschaften, was ist denn einsteigen? Moment, ich kann mich ja nicht erstessen. Was heißt erstessen, Herr? Sie hören doch, wie lieb Ihnen die Frau das sagt. Einsteigen bitte, ruft sie jeden laut ins Ohr. Bleiben Sie bitte nicht in der Mitte, gehen Sie endlich mal vor. Liebe kleine Schaffnerin, kling, kling, kling. Sag, wo fährt dein Wagen hin? Kling, kling, kling. Liebe kleine Schaffnerin, gern bleib ich im Wagen drin und ich küsse dann sehr galant deine kleine entzückende, kleine berückende, Fahrkartenzwickende Hand. Und ich küsse dann sehr galant deine kleine entzückende, kleine berückende, Fahrkartenzwickende Hand. Endstation! Feuerwehr, Endstation. Aussteigen bitte, wir sind bei der Endstation. Doch ich bleib sitzen und nehm die 20. Vorquartier mir heute schon. Liebe kleine Schaffnerin, kling, kling, kling. Sag, wo fährt das Wagerl hin? Kling, kling, kling. Liebe kleine Schaffnerin, gern bleib ich im Wagen drin und ich küsse dann sehr galant deine kleine entzückende, kleine berückende, vorquartenzwickende Hand. Und ich küsse dann sehr galant deine kleine entzückende, kleine berückende, vorquartenzwickende Hand. Na, Fräulein, dann jetzt fahre ich mit Ihnen schon 20 Mal rund um und um. Und Sie haben noch kein ein bisschen was für mich übrig gehabt, ne? Wie wär's denn? Möchten Sie denn mal mit mir auf ein Glaserl Wein gehen? Kommen. Erst Freitag kennen Sie. Na schön, dann freue ich mich bis Freitag. Dann küsse ich doch sehr galant Ihre kleine entzückende, kleine berückende, vorquartenzwickende Hand. Und ich küsse dann sehr galant nicht nur Ihre entzückende, kleine berückende, vorquartenzwickende Hand. Auf Posten in einsamer Nacht, da steht ein Soldat und hält Wacht, träumt von Hanne und dem Glück, das zu Hause blieb zurück. Die Wolken am Himmel sie ziehen, ja alle zur Heimat dahin, und sein Herz, das denkt ganz still für sich, dahin ziehe einmal auch ich. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Doch zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Und als sie voll Sehnsucht ihn rief, da schrieb er ihr gleich einen Brief. Liebe Hanne, bleib mir gut und verliere nicht den Mut. Denn gibt es auch Zunder und Dreck, das alles, das geht wieder weg. Und vom Schützen bis zum Leutnant, da ist die Parole bekannt. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Doch zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu. Es geht alles vorüber. Oh.